Bayern 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Sie haben mich ja falsch verbunden. König 42. 4. 4x4 ist... 4 Deutsch, Spielwaren, Schuhwaren, La, Lieblingsabteilung. Mein Sohn. Kollege, kommt gleich. Fräulein. Hallo. Mein Vater... Achtung! Na Gott sei Dank. Mein Vater. Ich vergesse mir das. Warte. Bitte. Ja, reite zu spät durch Nacht und Wind. Es ist Es ist zum Rasen werden. Erlkönig. Warte. Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Hallo, Fräulein. Sie haben mich ja falsch verbunden. Bye. Was brauchen wir Grammophon? Also bitte. König. Hallo. Gut. 44. Get a little. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Get a little. Es ist der Erlkönig.